Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Hier sind wir wieder aus Barcelona. Wir senden wie immer montags von 13 bis 15 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Guten Tag, ich bin Tahir, guck, was ich sag. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist die Woche vom Montag, dem 25. Januar, bis zum Montag, dem 1. Februar 2021. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerz. Beginnen möchte ich die heutige Sendung mit einem meiner Lieblingslieder. Es heißt Wann und stammt von Rio Reiser von Tonsteine Scherben. 1970 hielten gerade mal Rio Reiser mit seiner Band Tonsteine Scherben und wenige Weggefährten die Fahne deutscher Texte jenseits des Schlagers hoch. Viele Leute verstanden ja kein Englisch und konnten also nur die Gitarren nachmachen und hatten ungefähr eine Idee, was da gesungen wurde, aber worum es in vielen Texten von Ten Years After und Jimi Hendrix und den Rolling Stones wirklich ging, das bekamen, würde ich mal sagen, 70-80% der Rockfans überhaupt nicht richtig mit. Tonsteine Scherben haben hier Pionierarbeit geleistet. Heute gelten Künstler wie Johannes Oerding, Nena, Sevia Naidu, Annette Louisanne, Gregor Meile, Namika und viele, viele andere als die Erben dieser Urväter der deutschsprachigen Pop- und Rockmusik und natürlich Protestmusik. Und Rio Reiser genießt den Status einer Ikone. Sicher aufgrund seiner vielen Hits, aber auch aufgrund seiner Haltung und weil Songzitate wie »Keine Macht für niemand« oder »Mensch Meier« als Redewendung in die deutsche Sprache eingegangen sind. Das wundervolle Album »Rio Reiser – Alles und noch viel mehr« ist eine Hommage. Die CD1 bringt 20 Lieder von ihm und von Tonsteine Scherben und die CD2 bringt wundervolle neue Coverversionen seiner bekanntesten Lieder. Jo, genug der Rede, dass wir die Welt ändern müssen, damit sie bleibt, ist wohl mittlerweile klar geworden. Rio Reiser. Du sagst, du willst die Welt nicht ändern. Und ich frag mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche. Und du bist auch kein Loch in der Natur. Denn nach jedem Schritt, den du gehst, und nach jedem Wort, das du sagst, und nach jedem Bissen, den du isst, ist die Welt anders als sie vorher. Jetzt. Wo bin ich hier? Wie wird ohne Liebe leer? Wenn ich retten. Das ist dir alles eine Nummer zu groß. Und die Weltenretter waren schon so oft da. Doch die meisten verschlimmen es dann bloß. Und doch freut mich jeder neue Tag, auf welcher Seite ich stehe. Und ich schaff's einfach nicht einfach zuzusehen. Jetzt. Oh, wenn ich hier, wie, wenn ohne Liebe leer, wenn ich hier. Oh, nicht ändern, dann tun's eben andere für dich. Und der Wald, in dem du vor Jahren noch gespielt hast, hat plötzlich ein steinernes Gesicht. Und die Wiese, auf der du gerade noch liegst, ist plötzlich eine Autobahn. Und wenn du jemals wieder zurückkommst, fängt alles von vorne an. Wann will ich jetzt? Wo bin ich hier? China befindet sich im Moment im Höhenrausch. Der Spiegel kommt diese Woche mit einem Drachenbild an die Kioske. Der Siegeszug des Drachen. Wie überlegen ist uns China wirklich? Der Drache sieht sehr furchterregend aus. Eine Dämonenfratze sozusagen mit bösartigen Reißzähnen. Vor gut einem Jahr brach in Wuhan die Pandemie aus. Die Volksrepublik stürzte in eine tiefe Krise. Inzwischen geht es China besser als den meisten Ländern der Welt. Der Westen steht einer erstarkten, oft arroganten Nation gegenüber. Lässt sich Pekings Durchbruch noch aufhalten? Fragt der Spiegel. Durchbruch wohin, möchten wir jetzt fragen. Durchbruch zur Weltmacht Nummer 1 natürlich, das ist aber hier noch nicht gesagt. Chinas wirtschaftlicher und militärischer Aufstieg und Amerikas politische und gesellschaftliche Spaltung haben die Gewichte verschoben. Was sich über Jahre abgezeichnet hat, ist Wirklichkeit geworden. Vor gut einem Jahr brach die Pandemie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan aus. Kein Ereignis hat diese Entwicklung so beschleunigt wie die Corona-Krise. Vor gut einem Jahr brach die Pandemie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan aus. Ende Dezember 2019 schlugen erste Ärzte Alarm. Sie wurden zum Schweigen gebracht. Nach 3 Wochen der Vertuschung räumte Peking das wahre Ausmaß der Krise ein. Am 23. Januar wurde Wuhan abgeriegelt, kurz darauf Hubei, eine Provinz von rund 60 Millionen Menschen. China schien am Beginn einer schweren Gesundheits-, Wirtschafts- und Führungskrise zu stehen. Tatsächlich aber bekam Peking die Pandemie viel schneller in den Griff als fast alle Staaten des Westens. Nicht China, sondern sie waren es, die in Gesundheits- und Wirtschaftskrisen schlitterten, einzelne auch in Führungskrisen. Die USA und die Europäische Union beklagen bisher jeweils mehr als 400.000 Corona-Tote. China zählt offiziell 4.635 Opfer, eine Zahl, die selbst dann noch weit unter den Werten des Westens läge, wenn sie in Wahrheit 10-mal höher wäre. Und während die Wirtschaft der USA im vergangenen Jahr um knapp 4 und die der Eurozone um knapp 8% schrumpfte, wuchs die chinesische um mehr als 2%. Musik. 2020 war ein außergewöhnliches Jahr, begann Staatschef Xi vor 3 Wochen seine Neujahrsansprache. Plötzlich sei die Pandemie über das Land hereingebrochen, doch von den Krankenhäusern bis zur Armee, von der Wissenschaft bis zu den Nachbarschaftskomitees habe das Volk eine eiserne Mauer gegen die Seuche errichtet. Nur in schwierigen Zeiten erweisen sich Mut und Beharrlichkeit, sagte Xi. Erst wenn man es poliert, glänzt ein Stück Jade. Chinas Wirtschaftsleistung habe 2020 wohl die 100 Billionen Yuan-Grenze überschritten. Eine chinesische Raumsonde sei zum Mond und wieder zurückgeflogen, eine andere unterwegs zum Mars, ein U-Boot auf dem Weg zum tiefsten Meeresgrund. Eine große Flut sei besiegt und der finale Angriff auf die Festung der tief verwurzelten ländlichen Armut eingeläutet worden. Diese härteste Nuss. Dieses Jahr werde die Kommunistische Partei ihren 100. Gründungstag und damit das erste von zwei Jahrhundertszielen feiern. Die Schaffung einer moderat wohlhabenden Gesellschaft. Das zweite Ziel, China zu einem starken, demokratischen, zivilisierten, harmonischen und modernen sozialistischen Land zu machen, ist für 2049 gesetzt, zum 100. Gründungsjahr der Volksrepublik. Kurz darauf sprach Xi vor dem Politbüro und wer noch Zweifel hatte, wohin er das Land zu steuern gedenkt, dem sagte er es hier. Die Welt ist in einer turbulenten Zeit wie seit 100 Jahren nicht mehr. Aber die Zeit und das Momentum sind auf unserer Seite. Unser Land befindet sich in einer wichtigen Phase strategischer Überlegenheit. Manche dieser Begriffe, Jahrhundertziel, Momentum, strategische Gelegenheit, gehören seit langem zum Wortschatz chinesischer Politiker. Bislang haftete ihnen etwas Utopisches an. Doch gut 40 Jahre nach Beginn des chinesischen Wirtschaftswunders und ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Krise klingen sie plötzlich so umsetzbar wie selten zuvor. Vielleicht noch zu Lebzeiten des heute 67-jährigen Xi. Vor 3 Jahren hat er die Begrenzung seiner Amtszeit aufheben lassen. 2049 wäre er 96 Jahre alt. Chinesische Spitzenpolitiker werden in der Regel sehr alt. Die Vorgänger Xis waren in erster Linie Innenpolitiker. Ihr Ziel waren die Entwicklung Chinas und die Bekämpfung seiner Rückständigkeit. Xis Ehrgeiz geht darüber hinaus. Chinas politisches System, sagt er auf dem Parteikongress 2017, sei eine große Schöpfung. Er zeige einen neuen Weg zur Modernisierung auf, eine Option für andere Länder und Nationen. Die Welt gehe auf eine Ära zu, in der China ins Zentrum vorrücken und einen größeren Beitrag zur Menschheit leisten werde. Ist diese Ära jetzt angebrochen, setzt Peking im globalen Wettbewerb der Systeme nun zum finalen Angriff auf einen geschwächten Westen an? Wie stark hat die Corona-Krise China im Inneren verändert? Wie nachhaltig sind seine Erfolge? Und gelingt es Joe Biden, das unter seinem Vorgänger zerrüttete chinesisch-amerikanische Verhältnis zu stabilisieren und eine gemeinsame China-Strategie des Westens zu formen, fragt der Spiegel in seinem lang angelegten Artikel zum Thema »Der Siegeszug des Drachen. Wie überlegen ist uns China wirklich?« Ende Februar begannen die Maßnahmen der Regierung und der fast landesweite Lockdown, dem inzwischen mehr als 700 Millionen Menschen unterworfen waren, zu wirken. Je tiefer die Zahl der Neuinfektionen sank, desto präsenter wurde Xi Jinping. Er zeigte sich öffentlich mit Mund-Nasen-Schutz, ließ sich vor Kameras die Temperatur messen und besuchte Krankenhäuser und Universitäten. Am 10. März 2020 reiste er selbst in das damals noch abgeriegelte Wuhan. Ein symbolischer Akt, der das baldige Ende der Epidemie in China signalisierte. 4 Wochen später wurde die Stadt wieder geöffnet. Die Lehre, die Xi und die Partei aus der Corona-Krise gezogen haben, lautet mehr Zentralisierung, sagt der australische China-Experte Ryan Manuel, der mit einer Arbeit unter dem Titel »Starker Staat, schwaches System« über das chinesische Gesundheitswesen promoviert hat. Aus Sicht der Führung in der Zentrale habe Wuhan bewiesen, dass Beamte in der Provinz, die das wahre Ausmaß der Krise verschleiert hätten, letztlich nicht zu trauen sei. Also müsse Peking selbst die Dinge in die Hand nehmen. 3 Argumente scheinen diese Lesart zu bestätigen. Erstens der faktische Erfolg. Kaum ein Experte glaubt, dass China zu Beginn der Krise veröffentlichte Infektionszahlen stimmten. Zum Teil, weil die Stadt- und Provinzbehörden sie bewusst manipulierten, zum Teil, weil es in den ersten Wochen gar nicht die Testkapazitäten gab, alle Infektionen nachzuweisen. Doch kaum ein Experte würde behaupten, dass das auch für die aktuellen Zahlen gilt. China hat die erste Welle der Pandemie weitgehend gestoppt. Wo immer, wie zuletzt in den Provinzen Hebei und Heilongjiang, neue Cluster auftreten, reagierte das System mit strengen Lockdowns und Massentests. Millionen Städte wurden binnen weniger Tage durchgetestet. Zweitens die Popularität der Maßnahmen. Einer Umfrage des YouGov Cambridge Globalism Project zufolge bescheinigen 88% der Chinesen ihrer Regierung Führungsstärke in der Corona-Krise. Chinesische Staatsmedien bejubelten das Ergebnis dieser Umfrage, die allerdings auch ergab, dass 3 von 10 Bürgern glauben, das Virus sei zuerst in den USA aufgetreten. Die Propaganda funktioniert. Drittens der Vergleich mit dem Ausland. Es ist schwer von der Hand zu weisen, dass der zentralistische Machtstaat epidemiologisch besser abgeschnitten hat als die meisten anderen Staaten, vor allem als große Föderationen wie die USA, Indien, Brasilien und Russland oder der Europäische Staatenbund. Für Xi Jinping hat dieser Erfolg auch eine biografische Dimension. Dass er vor allem mit Mitteln der Zentralisierung und Machtkonzentration errungen wurde, bestätigt die politischen Instinkte des Staatschefs. Xi ist, wie viele Chinesen seiner Generation, von der Erfahrung der Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976 geprägt. Als Sohn eines hohen Parteikaders, der damals geächtet und dessen Familie verfolgt wurde, hat Xi die späten 60er Jahre als eine Phase des Chaos und der Orientierungslosigkeit erlebt, als den Zusammenbruch jeder Ordnung. Xis politische Biografie lässt sich als der Versuch verstehen, permanent Ordnung zu schaffen, von der Disziplinierung seiner Parteigenossen und der Zensur des Internets bis zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren und dem Ersticken der Proteste in Hongkong. Anders als Mao Zedong, der die Kulturrevolution auslöste und mit dem er oberflächlich oft verglichen wird, ist Xi kein Revolutionär. Er ist kein Utopist, sondern ein Bürokrat der Macht, kein Unruhestifter, sondern ein Kontrollfreak. Die Reaktion auf die Seuche, in der die Gefahr eines akuten Kontrollverlusts drohte, ist ein geradezu klassisches Beispiel für Xis Politik. Er entließ die Parteichefs von Wuhan und Hubei und ersetzte sie durch noch loyalere Gefolgsleute. Er entmachtete die Peripherie und stärkte das Zentrum. Am vergangenen Montag gab das Nationale Statistikamt in Peking die neueste Zahl bekannt. Chinas Wirtschaft ist nach einem tiefen Einbruch im Frühjahr im Krisenjahr 2020 um 2,3% gewachsen. Das entspricht einer sogenannten V-förmigen Erholung, wie sie zu Beginn akuter Krisen oft beschworen wird. Am Ende indes nur selten als lehrbuchmäßig eintritt. Chinas Exporte stiegen zuletzt wie seit Jahren nicht mehr. In den Häfen des Landes werden die Container knapp. Der Handelsbilanzüberschuss gegenüber den USA ist im Vergleich zum Vorjahr um 7% angestiegen. Es scheint, als wäre der Handelskrieg, den Donald Trump 2018 begonnen hat, fast folgenlos an China vorbeigegangen. Zugleich boomt der Kapitalmarkt. Chinesische Aktien haben 2020 fast 4.900 Milliarden Dollar an Wert zugelegt. Dutzende Firmen sind neu an die Börse gegangen. Auch die Stimmung in den Fabriken und Unternehmen im vergangenen Frühjahr auf einem historischen Tiefpunkt hat sich rasch aufgehellt. Die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes sind längst auf Vorkriegsniveau. Pekings geschickte Steuerung der Corona-Krise könnte dazu führen, dass China die USA bereits 2028 als größte Volkswirtschaft der Welt ablöst, sagt der britische Center of Economics and Business Research voraus, 5 Jahre früher als bisher angenommen. Die nationalistische Pekinger Global Times griff die Prognose sofort auf, um sie dann gönnerhaft als bedeutungslos abzutun. Natürlich werde Chinas Wirtschaftsleistung die der USA einholen. Das sei der Trend des Zeitalters. Je besser China die Seuche in den Griff bekam und je weiter sich die Lage in anderen Ländern verschlechterte, desto herrischer und herablassender wurden die Kommentare aus Peking, so der Spiegel. In diesem Kampf gegen die Pandemie wird es siegreiche und besiegte Mächte geben, sagte der prominente Oberst AD Wang Qiangcui. Wir sind eine Siegermacht, während die USA im Schlamm stecken. Die Präsidentschaft Donald Trumps, der China, aber auch viele US-Verbündete 4 Jahre lang mit ähnlichen Beschimpfungen überzogen hat, hat das chinesische Regime ermutigt. Manche Statements chinesischer Diplomaten klingen inzwischen bis in die Diktion hinein wie Tweets von Trump. Viele von ihnen kommunizieren global nun selbst auf Twitter. In China ist die Plattform geblockt. Der Rückzug der USA aus internationalen Verträgen, Trumps Angriffe auf internationale Organisationen, sein Scheitern in der Corona-Krise und das Chaos, in dem seine Präsidentschaft endete, nähren in China ein Gefühl der Überlegenheit. Triumphierend zählen die Staatsmedien seit Monaten die geopolitischen Gewinne der vergangenen 4 Jahre auf. Die Ausdehnung des Entwicklungsprogramms Neue Seidenstraße, Pekings zunehmenden Einfluss in den Vereinten Nationen, das wachsende Übergewicht Chinas als führende Handelsnation. 128 von 190 Ländern der Welt treiben inzwischen mehr Handel mit China als mit den USA. Ich zitierte in langen Auszügen den Artikel »Der Siegeszug des Drachen«, erschienen im Spiegel Nummer 4 vom 23.01.2021. Autor ist Herr Bernhard Zandt. Sie hören Niemandsland, 91.4 FM. Es ist die Woche von Montag, dem 25. Januar 2021 bis Montag, dem 1. Februar 2021. Es ist mittlerweile kurz vor 14 Uhr hier im Zentrum von Barcelona. Ein milder Wintertag. Und die Gefahr und verschiebt ihre Grenzen, sie bewacht den Übergang, belauert die Gedanken, dass ihre Seele nicht erkrankt, sie untermauert ihren Glauben, findet im Widerstand, im Wirren Hatz und Hassgewühl. Von der Fülle, es ist wie es scheint, steht an der Schnelle und mischt sich ein. Ganz ruhig, von der Fülle und nichts ist neu. Und die Gefahr, weiß die Gefahr. Gegen Morgen. Geh ans Werk, unbehandschuht oder auf Pfoten durch den Morgen, den Schnee, den Regen, aus den Bäumen aufs Papier lesend, den Tau, erdschwere Tropfen, aus den Augen salzig. Gegen Morgen brauchst du einen kleinen Löwen zu Füßen, wie der heilige Hieronymus. In seiner Schreibstube. Zwischen den Zehen Dürers Fellwärme. Warte auf das Rieseln, vom Scheitel den Rücken entlang bis zu den Fußspitzen. Allmählich spürst du den Fingerabdruck. Du beginnst zu atmen. Klee wird Klee. Linde, Linde beginnt zu duften. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 192. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Nach dem Ende der Kämpfe im Norden ging Franco nach 3 am Widerstand der Verteidiger gescheiterten Versuchen erneut an einen groß angelegten Angriff auf Madrid. Er wollte die Linien wieder bei Guadalajara durchbrechen. Der Republik wurden diese Pläne allerdings bekannt und um dem Angriff zuvorzukommen, ging sie wieder in die Offensive. Mitte Dezember 1937 richtete sich der Angriff der Volksarmee gegen die im unwirtlichen Südaragonien gelegene Stadt Teruel. Den Republikanern gelang auf der Grundlage der Planungen von General Rojo, wie zuvor bereits bei Brunete und Belchite, ein Überraschungscoup. Teruel konnte sogar erobert werden, nachdem die Nationalisten aufgrund schlechter Wetterbedingungen sowie der Auswirkungen des kältesten Winters seit langem auf den Einsatz ihrer Luftwaffe hatten verzichten müssen und Nachschub und Verstärkung in Eis und Schnee stecken geblieben waren. Franco sah sich gezwungen, seinen Angriffsplan auf Madrid aufzugeben. Er entschloss sich, das verlorene Terrain zurückzuerobern. Die militärische Übermacht der Nationalisten führte schließlich dazu, dass sich nach 2 Monaten intensiver Kämpfe die republikanischen Einheiten aus der Stadt zurückziehen mussten. Die Ergebnisse der Schlachten bei Brunete, Belchite und nun um Teruel hatten nur allzu deutlich gezeigt, dass die nationalistischen Truppen der Volksarmee überlegen waren. Spätestens mit dem Sieg in Teruel schien klar, dass der Sieg Francos nur noch eine Frage der Zeit war. Die Erfolglosigkeit der Volksarmee führte nun auch wieder zu verstärkten Auseinandersetzungen innerhalb der politischen Führung. Der sozialistische Verteidigungsminister Prieto machte vor allem die kommunistische Kommandoführung für die ausbleibenden Erfolge verantwortlich. Die Kommunisten wiederum machten Front gegen Prieto. Gleichzeitig wurde Prieto von den Anarchisten angegriffen, weil er der Zerschlagung des Consejo de Aragon zugestimmt habe. Tatsächlich sind die unzureichende Versorgung mit sowjetischen Waffen und damit die Haltung des Kreml immer wieder als zentrale Ursache für die militärischen Misserfolge genannt worden. Wenngleich das antifaschistische Bündnis im Sinne Stalins nicht zustande kam, nachdem vor allem London eine Annäherung an Moskau ablehnte und stattdessen einen Ausgleich mit Deutschland und Italien suchte, hatte Stalin, möglicherweise um Hitler, an einen von der Sowjetunion weit entfernten Krisenherd zu binden und aus Rücksicht auf die Komintern und kommunistischen Bewegungen in Europa die Waffenlieferungen fortgesetzt. Die Schätzungen über Qualität und Quantität der Waffen gehen zwar gewaltig auseinander, die Forschung geht jedoch davon aus, dass die sowjetischen Waffen in keinem Fall ausreichten, um die konstanten hochwertigen Lieferungen aus Italien und Deutschland zu kompensieren und damit die Waagschale in der Kriegsentwicklung zugunsten der Republik zu verschieben. So seien anfänglich insbesondere die leichten Waffen hoffnungslos veraltet gewesen und es hätten keine ausreichenden Mengen an Munition zur Verfügung gestanden. Das unterschiedliche Kaliber der Waffen habe darüber hinaus erhebliche Organisationsprobleme bereitet. Auch die Artillerie sei anfangs nur zum Teil einsatzfähig gewesen. Allein bei den Flugzeugen und gepanzerten Fahrzeugen habe es sich um modernes Kriegsgerät gehandelt. Nach Angaben von britischen Militärbeobachtern war aber das Ungleichgewicht gerade hinsichtlich der operierenden Flugzeuge gegen Ende des Krieges erdrückend. Während die Republik im November 1938 über 250 Maschinen verfügt habe, seien auf nationalistischer Seite 662 im Einsatz gewesen. Als besonderes Erschwernis für die Verteidigungsfähigkeit der Republik sollte sich zudem erweisen, dass die Versorgung mit Waffen im Vergleich zu den Lieferungen der Deutschen und Italiener an die Gegenseite nicht kontinuierlich war. Entgegen der weit verbreiteten These, dass die sowjetische Führung mit Bedacht zu wenig und unregelmäßig Kriegsmaterial zur Verfügung gestellt habe, verweist Schauf jedoch insbesondere auf die Desorganisation innerhalb des Apparates der Sowjetunion, vor allem aufgrund der innenpolitischen Säuberungsmaßnahmen dieser Jahre, sowie darauf, dass ein Zielkonflikt zwischen der eigenen Sicherheit und der Unterstützung der Republik bestanden habe. Zudem fielen Probleme aufgrund der langen Transportwege und beim Transport von Waffen über die Pyrenäengrenze erschwerend ins Gewicht. Die Sowjetunion sah sich aber wohl vor allem außerstande, den an Volumen kontinuierlich zunehmenden Lieferungen der Achsenmächte etwas Adäquates entgegenzusetzen. Britischen wie deutschen Beobachtern war klar, dass der Sieg Frankos im Wesentlichen auf die erdrückende Luftüberlegenheit und eine deutlich leistungsfähigere Artillerie zurückzuführen war. Unmittelbar im Anschluss an den Sieg in Teruel begann Franco Anfang März 1938 eine Großoffensive durch Aragonien. Aufgrund von Materialmangel auf republikanischer Seite und der Demoralisierung der republikanischen Truppen gelang ihm auch ein rasches Vordringen. Anfang April 1938 wurde Lérida eingenommen und Mitte des Monats standen die Truppen am Mittelmeerstrand bei Vinaroz. Das republikanische Gebiet war damit in zwei Teile gerissen. Prieto wurde zum Rücktritt vom Amt des Verteidigungsministers gedrängt und reichte ihn zwei Tage nach dem Fall von Lérida ein. Sein Pessimismus, aber vor allem seine gleichzeitige Bereitschaft, einen Frieden auf dem Verhandlungsweg zu suchen, hatten sein Verhältnis zu Negrín zerrüttet und ihm die Feindschaft der Kommunisten eingebracht. Der Regierungschef setzte weiter auf eiserne Disziplin innerhalb des eigenen Herrschaftsbereiches und auf die sowjetischen Waffenlieferungen. Im Frühjahr und Sommer 1938 schien sich für die Republik in der Tat ein Hoffnungsschimmer aufzutun. Nachdem ab März 1938 über die spanisch-französische Grenze noch einmal große Mengen an Waffen in das republikanische Gebiet gelangten, die eine Reorganisierung der Verteidigung ermöglichten und den Vormarsch der nationalistischen Einheiten in Stocken brachten, schien für kurze Zeit ein militärisches Gleichgewicht entstanden zu sein. Negrín hoffte nun, den Krieg unter Mobilisierung sämtlicher zur Verfügung stehender Ressourcen noch so lange hinauszögern zu können, bis der angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den europäischen Großmächten erwartete Ausbruch eines Krieges in Mitteleuropa eine Umkehr der Kräfteverhältnisse möglich machen würde. Er setzte darauf, dass mit dem Ausbruch einer durch Hitler und Mussolini ausgelösten militärischen Konfrontation auf europäischer Ebene die westlichen Demokratien in den antifaschistischen Kampf eingreifen und die spanische Republik schließlich unterstützen würden. Seine Losung lautete: Widerstehen können bedeutet siegen. Negrins kompromisslose Politik führte im Laufe des Jahres 1938 zu einem auf die Kommunisten gestützten, immer autoritäreren Führungsstil, der sich schließlich auch gegen die Mehrheit der Sozialisten sowie die kleineren republikanischen Parteien richten sollte. Das historische Urteil über Negrín löst dabei bis in die Gegenwart starke emotional geführte Kontroversen aus. Die zentrale Frage kreist darum, inwieweit der Ministerpräsident ein Instrument der Kommunisten war. Während Negrín dabei für umstrittene Autoren wie Pío Moa oder Ricardo de la Sierra, die sich die Argumente der frankistischen Propaganda zu eigen machen, eine verantwortungslose und unheilvolle Gestalt war, wird er von Historikern wie Ángel Viñas oder Enrique Moradiellos als klarsichtiger Realist wahrgenommen, der alles unternommen habe, die Demokratie in Spanien zu retten. Zweifellos war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Kommunisten den Zugang zu den Schalthebeln der Macht erhielten. Allerdings war sein Handeln, wie die Historiker Bahamonde und Cervera hervorheben, gleichzeitig stets durch einen Blick auf London und Paris bestimmt, denn ohne die Hilfe dieser Mächte sei das republikanische Staatswesen ohnehin nicht zu retten gewesen. Die Offensive der Nationalisten gegen Valencia ab Mitte April 1938 kam nur langsam voran. Und als Ende Juli 1938 die Truppen Francos keine 40 Kilometer mehr von der Stadt entfernt waren, versuchte die Republik noch einmal einen Befreiungsschlag. Auf der Grundlage der Planungen von General Rojo, der als das militärstrategische Gehirn der republikanischen Streitkräfte gilt, lancierte die neu ausgerüstete Volksarmee von Katalonien aus einen Angriff nach Süden entlang der Mittelmeerküste, um die Verbindung zwischen beiden Machtbereichen wiederherzustellen. Die Republikaner kamen in einem der Frontabschnitte bis zu 40 Kilometer voran, doch die Zusammenziehung großer Gegenkräfte bei massiver deutscher und italienischer Hilfe hielt den Vormarsch auf. Und wieder einmal entschloss sich Franco dazu, das verlorene Gebiet zurückzuerobern. Diesmal sollten seine Einheiten allerdings über 3 Monate benötigen, um im Rahmen der aufwendigsten Schlacht des Krieges Mitte November schließlich den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Das für die Republikaner demoralisierende Ergebnis des Münchner Abkommens Ende September, das den erwarteten europäischen Krieg vorerst aufzuhalten schien, trug nun auch entscheidend dazu bei, dass die Verteidigungsbereitschaft der Volksarmee einbrach. Mitte November 1938 schrieb der deutsche Botschafter Eberhard von Storer an das Auswärtige Amt, dass nur noch Misstrauen, Angst und Hass die Republik in Verteidigungsbereitschaft hielten. Mitte Dezember 1938 begann Franco mit der abschließenden Offensive. Während er über eine gewaltige Truppenstärke und neues Kriegsmaterial verfügte, war die Volksarmee in einem desolaten Zustand. Als nach einer monatelangen Unterbrechung die sowjetischen Lieferungen Ende Dezember 1938 wieder aufgenommen wurden, war die Schlacht um Katalonien schon im Gange. Im Januar 1939 öffnete sich die Grenze zu Frankreich noch ein letztes Mal für den Warenverkehr und auf diesem Weg traf noch einmal sowjetisches Kriegsmaterial in Katalonien ein, aber es war längst zu spät. Es konnte zum Großteil nicht einmal mehr in Stellung gebracht werden. Ende Januar 1939 fiel Barcelona in die Hände der Nationalisten. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 192. Eine Niemandslandproduktion 2021. Literaturhinweis. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist im Jahr 2006 im Verlag C.H. Beck in München erschienen. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón en un barquito. Me verás cruzar el puente en un barquito. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. ¿Quieres escribir? Ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. No pasarán. Pasaremos. Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. unserer beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen Streich, es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir, auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Und aus der Sendereihe Fremde Podcasts hier ein Beitrag von Le Monde Diplomatique. Es geht um James Bond, die Figur des Geheimagenten und was dahinter steckt. Vor nicht langer Zeit ist ja Sean Connery gestorben, der wohl berühmteste James Bond Darsteller. Und in diesem Kontext wurde die Figur von James Bond auch noch einmal ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. Hier ein kritischer Beitrag. Wie 007 die Welt sieht, von Alyosha Wild Lazowski. James Bond, eine Ikone der modernen Popkultur, wurde 1953 von Ian Fleming geschaffen. Der 1908 geborene Fleming war zunächst Journalist bei der Nachrichtenagentur Reuters, dann Börsenmakler. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er vom britischen Geheimdienst angeworben. Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen machte er sich danach ans Schreiben von Spionageromanen. In Casino Royale hat 007, Geheimagent beim britischen Geheimdienst MI6, seinen ersten Auftritt. Fleming greift für die Figur seines Heldens auf zwei traditionelle Genres zurück. Zum einen die amerikanischen Noir-Geschichten der Zwischenkriegszeit mit ihren abgebrühten Ermittlern, für die Der Malteser-Falke von 1930 von Dashiell Hammett das Paradebeispiel ist, zum anderen auf den englischen Abenteuerroman mit geopolitischem Zuschnitt, der, wie etwa John Buchans Die 39 Stufen von 1915, die Bedrohung des eigenen Landes durch die Komplotte gefährlicher Geheimgesellschaften heraufbeschwört. In insgesamt 12 Romanen und 2 Kurzgeschichtensammlungen ließ Fleming seinen Helden 007 als furchtlosen Abenteurer und unwiderstehlichen Verführer auftreten. James Bond ist das perfekte Symbol des mächtigen Albion, jedenfalls aus Sicht der Upper Class. Er ist Absolvent des Eton College, einer im 15. Jahrhundert von Heinrich dem VI. Gegründeten Eliteschule und hat den Rang eines Commanders der Royal Navy. Im Film »Im Geheimdienst Ihrer Majestät« ist auch sein Wappen zu sehen. Er ist demnach ein Nachfahre des 1734 verstorbenen Sir Thomas Bond, Baronet von Peckham, dessen lateinisches Familienmotto »Orbis non sufficit« »Die Welt ist nicht genug« lautet. Sein Name setzt sich zusammen aus der Londoner Bond Street, der Straße der teuren Mode und der Kunstgalerien und der St. James Street in Piccadilly, in der sich der älteste Gentleman's Club der Hauptstadt befindet. Jeder Bond-Darsteller bringt jedoch seine persönliche Note mit, je nach seinem eigenen Hintergrund. Beim Schotten Sean Connery, einem Proletarier, der unter anderem als Matrose, Lieferant und Maurer arbeitete, steht 007 für Erfolg und Leistung. Der Engländer Roger Moore verlieh 007 einen aristokratischen Stil und Timothy Dalton, ein Waliser, amerikanisierte die Figur. Sein Bond entspricht den Codes des Wirtschaftsliberalismus und der Globalisierung der 1980er Jahre. Der aktuelle Darsteller Daniel Craig schließlich zeichnet durch die Verbindung von körperlicher Kraft und Melancholie einen düsteren und zerbrechlichen Helden. Aber in all seinen Variationen bleibt Bond doch die Personifizierung der Integrität des britischen Untertanen und der Loyalität gegenüber der Krone. Bei seinen Einsätzen führt er immer wieder den britischen Union Jack vor, auf einem Fallschirm in Der Spion, der mich liebte, einem Heißluftballon in Octopussy oder aus einer U-Boot-Luke in Im Angesicht des Todes. Diese Filme spiegelten nicht selten die aktuelle geopolitische Lage wider. Als der erste Streifen James Bond 007 Jagd Dr. No am 5. Oktober 1962 in die Kinos kam, hatte die Sowjetführung gerade mit der Stationierung von Mittelstreckenraketen auf Kuba begonnen. Im Film schützt der britische Geheimdienst die US-Raketenbasis Cape Canaveral in Florida vor einer von Dr. No's Karibikinsel ausgehenden nuklearen Bedrohung. Damit kam er der Realität recht nahe, der Kuba-Krise, die sich im Oktober 1962 zwischen Nikita Chruschtschow und John F. Kennedy abspielte. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied. Im Film kommt der britischen Diplomatie die Hauptrolle zu, tatsächlich aber war London auf der internationalen Bühne im Niedergang begriffen. Bond agiert überhaupt in einem Universum, in dem Großbritannien sein Ansehen behauptet hat, ganz im Gegensatz zu seiner realen Verdrängung als Weltmacht durch die USA. 1962, im Jahr des ersten Films, besiegelten die Bahamas-Konferenz und die Vereinbarung von Nassau die Atlantifizierung Großbritanniens und die enge Bindung an die Vereinigten Staaten. Ein weiterer Einschnitt war damals, 7 Jahre nach Winston Churchills Rücktritt, die Auflösung der nur kurzlebigen Westindischen Föderation, zu der die meisten britischen Kolonien in der Karibik, Jamaika, die Kaimaninseln, Trinidad und Tobago gehörten. Bond, der ironische Gentleman, tröstete das Vereinigte Königreich über den Einflussverlust hinweg. Über 60 Jahre und 25 Filme transportierte 007 das Traumbild des Erfolgsmodells westlicher Werte. Dabei blieb er immer ein sehr britisches Markenzeichen, worauf insbesondere sein Hut hinweist, den er von Anfang an trug. Aber er folgte auch dem Zeitgeist. 1967, also in der Zeit des Vietnamkriegs und der Hippie-Bewegung, lassen sich folgerichtig ein paar Veränderungen feststellen. Bonds Identität öffnet sich, lässt Big Ben und die Themse hinter sich und verwandelt sich in einen postkolonialen Bürger, der insbesondere für die japanische Kultur empfänglich ist. Im 5. Film der Reihe Man lebt nur zweimal reist der nach eigenen Angaben studierte Orientalist Bond nach Tokio. Als Kenner beeindruckt er den Chef des japanischen Geheimdienstes, Taiga Tanaka, mit seinem Expertenwissen über Sake und seiner Vertrautheit mit japanischen Sprichwörtern. Seine Metamorphose vollzieht sich in 3 Stadien. In einem blumengeschmückten Palast werden sein Körper, sein Haar und seine Augenbrauen modelliert. Und als er dann in einen goldfarbenen Kimono schlüpft, hat er sein britisches Wesen hinter sich gelassen und wird gewissermaßen Japaner. Die 2. Stufe ist sportlicher und mentaler Natur. Der Held gibt die westlichen Hightech-Geräte von Q auf und lernt den Umgang mit traditionellen Waffen. Sunset Tsukon, 3-Stock, und Shuriken, Wurfstern. Die 3. Etappe sind Kultur und Liebe. Bond heiratet zum Schein Kissy Suzuki in einem Tempel streng gemäß den Traditionen mit Gebeten, Gesang und Reinigungsritual. Gekleidet wie ein Fischer zieht er sich mit seiner Frau anschließend auf die kleine Insel Matsu im Herzen eines vulkanischen Archipels zurück. In Der Spion, der mich liebte von 1977 verwandelt sich Bond in einen Beduinen und begibt sich auf eine schweigsame Wüstendurchquerung. In Der Hauch des Todes von 1987 reitet er durch die Berge Afghanistans, trägt den Turban der Mudschahedin, ändert seinen Namen und wird zum Russen Jerzy Bondov. Fleming ließ sich von berühmten Spionen inspirieren. Sein wichtigstes Vorbild war dabei wohl ein jugoslawischer Doppelagent. Der 1912 in der Vojvodina geborene Dusko Popov war geheimnisvoller Dandy, Liebhaber von Alkohol, Glücksspiel, Luxushotels und Sportwagen, der unter dem Codenamen Tricycle agierte. Während des Kriegs informierte er die Briten über die Aktionen der Deutschen. Er versuchte sogar John Edgar Hoover vor dem bevorstehenden Angriff auf Pearl Harbor zu warnen, aber der FBI-Chef glaubte ihm nicht. Fleming traf ihn 1941 im portugiesischen Estoril und war während eines Baccarat-Spiels von seiner Gelassenheit beim Bluffen so beeindruckt, dass er ihn zum Vorbild für seinen Bond wählte. Was Popov in seiner 1974 erschienenen Autobiografie als eine Beleidigung meiner Intelligenz bezeichnet. Umberto Eco stellte fest, es sei nicht zu übersehen, dass Fleming in seinen Romanen einen tiefsitzenden Antikommunismus bekundet. Die Bond-Filme sind in dieser Hinsicht allerdings gelegentlich für eine Überraschung gut. Teilweise zieht es Bond stärker in Richtung des sowjetischen Geheimdienstes als zu seinen US-amerikanischen Kollegen. Mit der Zeit entsteht geradezu eine geopolitische Komplizenschaft zwischen London und Moskau. So geht 007 über den klassischen Antagonismus des Kalten Krieges hinaus. In Der Spion, der mich liebte, kooperiert er mit Major Anja Amasowa vom KGB, in Im Angesicht des Todes von 1985 mit der Spionin Pola Ivanova und in Octopussy von 1983 mit General Gogol. Der KGB und der MI6 sind Verbündete, während der scheinbar natürliche Verbündete, die CIA, oft in Person des ungeschickten, indiskreten und etwas törichten US-Agenten Felix Leiter verspottet wird. Realität und Fiktion prallen hier mitunter in eklatanter Weise aufeinander. 1984 begann Ronald Reagan einen blutigen Krieg gegen die sozialistische Regierung der Sandinisten in Nicaragua. Zur gleichen Zeit bekam James Bond auch auf der Leinwand in Im Angesicht des Todes den Lenin-Orden verliehen. In den Bond-Filmen ermöglicht die anglo-sowjetische Freundschaft das gemeinsame Vorgehen gegen den Feind aller Völker, die internationale Verbrecherorganisation Spectre. Indem er die strategische Orientierung seiner Regierung ignoriert und sich im Kampf gegen eine globale, gemeinsame Gefahr mit dem Feind der freien Welt verbündet, bringt Bond seine Softpower zur Geltung. Seine britische Größe ermöglicht es, die bloße Verteidigung der eigenen Interessen hinter sich zu lassen und sich zum Verteidiger der gesamten Menschheit aufzuschwingen. Aus dem Französischen von Nicolas Liebert. Alyosha Walt Lazowski ist Professor für politische Philosophie in Lille und Autor von Leçon secrète de James Bond, Paris, Max Milo, 2020. die Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland für die Woche vom 25. Januar bis zum 1. Februar 2021. Thema Armut. Eine DGB-Studie zum Pandemiejahr 2020 zeigt, Ungleichheiten in Deutschland sind besonders hoch. Die Löhne befinden sich im Sinkflug und Superreiche werden immer reicher. Die Corona-Epidemie und damit verbundene politische Maßnahmen treffen nicht alle Menschen gleich. Besonders hierzulande, von Deutschland ist die Rede, so stehe derzeit Deutschland im internationalen Vergleich bei der Ungleichheit sehr schlecht da, resümiert Stefan Körzel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB im am vergangenen Wochenende vorgestellten Verteilungsbericht. Rückblickend auf das Jahr 2020 erklärt er weiter. So zeigt sich, dass Superreiche trotz oder vielmehr wegen Corona ihr Vermögen vermehren konnten. Auch Menschen mit besonders hohen Einkommen hätten größtenteils profitiert. Dem entgegen gingen ärmere Haushalte weitgehend leer aus, so Körzel. Für die Studie nutzte der DGB Daten von Statistikbehörden sowie internationaler Organisationen. Zunächst lobt der DGB, dass der Lohnanteil am Volkseinkommen von 72% im Jahr 2019 auf 74% im vergangenen Jahr gestiegen sei. Dieser Anstieg der Lohnquote sei vor allem auf den krisenbedingten Rückgang der Einkommen kleinerer Unternehmen zurückzuführen, wohingegen Lohneinkommen im Gros stabil geblieben seien. Bei der Lohnquote liege Deutschland damit nunmehr im internationalen Mittelfeld, so das Resümee. Nominell hätten die Bruttolöhne 2019 noch gut um 3%, real um 1,5% zugelegt. Im ersten Halbjahr 2020 habe es zwar leichte nominale Zuwächse gegeben, die Reallöhne gemessen also an den Lebenshaltungskosten seien aber um 2% zurückgegangen. So zeichne sich für das erste Pandemiejahr eine starke negative Lohndrift mit höheren Tariflöhnen, aber geringeren Effektivlöhnen ab, resümierte der Gewerkschaftsbund. Diese nominalen Zuwächse habe es in den unteren Einkommensgruppen gegeben, so die Autoren. Dies liege aber größtenteils an der Anhebung des Mindestlohns von 9,19 Euro pro Stunde 2019 auf 9,34 Euro im vergangenen Jahr. So heißt es dann auch weiter in der Studie. Trotzdem verschlechtert sich die relative Einkommenssituation der unteren Gruppen langfristig. Armut trotz Arbeit sei kein Randphänomen, sondern ein gesellschaftliches Problem. Jeder sechste abhängig Beschäftigte gelte derzeit als arm. Dazu gehörten vor allem Frauen, Berufseinsteiger und immer mehr ältere Menschen. Nach wie vor klaffe zwischen den Einkommen von Frauen und Männern eine Lücke von rund 20%. Dies sei auch im internationalen Vergleich sehr hoch. Derzeit bekämen Frauen im Schnitt 37% weniger Rente. Unverändert seien dabei die Lohnunterschiede in Ost- und Westdeutschland geblieben. Durchschnittlich verdiente ein Beschäftigter im Ostteil des Landes 85% des westdeutschen Niveaus, heißt es in der Studie. Und weiter. Damit stagniert die Ost-West-Angleichung de facto seit 20 Jahren. Dabei klafften bei Verdiensten im verarbeitenden Gewerbe die größten Lücken, in der Sparte Erziehung und Wissenschaft die geringsten. Den Hauptgrund sehen die DGB-Autoren in der anhaltenden geringen und sogar rückläufigen Tarifbindung im Osten. Letzteres kostet die Allgemeinheit etwa 75 Milliarden Euro jährlich durch Mindereinnahmen bei der Sozialversicherung, der Einkommensteuer und durch Kaufkraftverlust der Beschäftigten. So sei Reichtum oft männlich, resümieren die Autoren. Während viele kleinere Unternehmen vor dem Abgrund stünden, klingelten die Kassen der Superreichen. In Deutschland besitzt demnach das reichste 1% ein Drittel des Gesamtvermögens, so viel wie 87% der anderen Bundesbürger zusammen. Die Hälfte der Haushalte habe gar keine Rücklagen oder sei zudem verschuldet. Die Pandemie verstärke die Kluft. So seien die Vermögen der Milliardäre weltweit mit 10 Billionen US-Dollar, das sind 8,2 Billionen Euro, und in Deutschland mit rund 600 Milliarden US-Dollar auf ein Allzeithoch geklettert. Trotz oder vielmehr wegen Corona, heißt es. Die Ärmeren bis hin zur unteren Mittelschicht litten derweil unter wegbrechenden Einkommen und Aufträgen, steigenden Mieten und teils mangelhafter medizinischer Versorgung. Thema Holocaust-Gedenken in Deutschland. Einfach nur Mensch sein, das sei eine schöne Vision, sagt Marina Weißband am Mittwochmorgen im Bundestag. Sie ist als Gastrednerin zur Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus eingeladen. Vor 76 Jahren haben Soldaten der Roten Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Aber einfach nur Mensch sein, fährt Weißband fort, ist Privileg derer, die nichts zu befürchten haben aufgrund ihrer Geburt. Verfolge man dieses Ziel ernsthaft, müsse man Strukturen von Unterdrückung benennen. Denn jede Unterdrückung lebt davon, dass sie für die Nicht-Betroffenen unsichtbar ist. Das gelte für Antisemitismus, aber auch für jede andere Form. Weißbands Rede ist ein Novum. Mit der 33-jährigen Publizistin, die früher Politikerin bei der Piratenpartei war und heute Mitglied der Grünen ist, spricht erstmals eine junge Jüdin bei der Gedenkstunde im Bundestag. Eine Vertreterin der dritten Generation nach der Shoah. Weißband verweist darauf, dass es bald keine Zeitzeugen mehr gebe. Es sei Aufgabe der Nachkommen, das Gedenken weiterzutragen und Lehren für eine Zukunft zu ziehen. Jüdin in Deutschland zu sein, bedeute, die Shoah in sich zu tragen und mit den Traumata der Eltern und Großeltern zu leben. Anders als ihr Vater 1993 gehofft hatte, als die Familie beschloss, aus der Ukraine als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland zu gehen, könnten Juden und Jüdinnen in Deutschland nicht einfach als Menschen leben. Sie bekomme Morddrohungen, zum Gebet müsse sie durch Sicherheitskontrollen gehen, sagt Weißband. Sie sei dankbar für diesen Schutz, aber es macht was mit uns. Nur um es ganz klar zu sagen, wir können den Anfängen nicht wehren, weil es ein stetiger Prozess ist. Antisemitismus beginne nicht, wo auf eine Synagoge geschossen werde. Er beginne mit Verschwörungserzählungen, mit einer angeblichen jüdischen Opferrolle. Umso schmerzhafter ist es für mich, diese Debatte um einen vermeintlichen Schlussstrich, solange wir keinen ziehen können, sagt Weißband unter Beifall im Bundestag. Vor ihr hatte bereits die 88-jährige Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, gesprochen. Ich stehe vor Ihnen als stolze Deutsche, so hatte sie ihre Rede begonnen und von ihrer Kindheit im Nationalsozialismus und dem immer stärker werdenden Antisemitismus erzählt. Sie überlebte versteckt auf einem fränkischen Bauernhof. Ich hatte eine Heimat verloren, ich habe für sie gekämpft, ich habe sie wiedergewonnen und werde sie verteidigen, sagt Knobloch. Auch sie warnt vor einem Erstarken des Judenhasses. Das Phänomen Antisemitismus ist größer als das Offensichtliche, mahnt Knobloch. Wer Corona-Maßnahmen mit der nationalsozialistischen Judenpolitik vergleicht, verharmlost den antisemitischen Staatsterror und die Shoah. Knobloch richtet sich im Bundestag auch ausdrücklich an die AfD. Ich kann nichts so tun, als kümmere es mich nicht, dass Sie hier sitzen, sagt sie. Vielleicht sei der eine oder andere noch bereit zu erkennen, an welche Traditionen angeknüpft werde. Den übrigen in ihrer Bewegung, sagt sie aber, ich werde weiter für ihr Deutschland kämpfen und wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen. Aber ich sage Ihnen, Sie haben Ihren Kampf vor 76 Jahren verloren. An die anderen Zuhörerinnen appellierte Knobloch. Ich bitte Sie, passen Sie auf unser Land. Es sind zwei starke kämpferische Reden von zwei starken kämpferischen Frauen, die an diesem Mittwochmorgen im Bundestag gehalten werden. Zu Beginn der Gedenkstunde hatte auch Bundespräsident Wolfgang Schäuble, CDU, davor gewarnt, dass sich Antisemitismus und Rassismus wieder offen, hemmungslos, auch gewaltbereit in Deutschland zeigen würden. Und dazu eine wichtige Frage gestellt. An Gedenktagen wird stets Verantwortung angemahnt, so Schäuble. Aber werden wir ihr auch gerecht? Und jetzt, wie immer an dieser Stelle, die Tagesschau in 100 Sekunden. Und hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Holocaust-Gedenken im Bundestag. Dabei mahnte die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Knobloch, judenfeindliches Denken erhalte wieder mehr Zuspruch, von der Schule bis zur Corona-Demo. Heute, vor 76 Jahren, befreiten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz. Verwirrung um Treffen zwischen AstraZeneca und EU. Nach Angaben der EU ist ein Treffen von AstraZeneca abgesagt worden. Das Pharmaunternehmen dementierte dies umgehend und teilte mit, man wolle wie geplant bei dem Treffen am Abend teilnehmen. Zuletzt hatte es Streit wegen Liefermengen gegeben. Homeoffice-Vorgaben treten in Kraft. Wegen der Corona-Krise sind Arbeitgeber ab heute verpflichtet, ihren Beschäftigten in bestimmten Fällen das Arbeiten im Homeoffice anzubieten. Das soll vor allem für Bürojobs gelten. Außerdem werden die Hygieneregeln am Arbeitsplatz verschärft. Gefährliche Schadsoftware Emotet von Ermittlern unschädlich gemacht. Dies teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt mit. Das Programm funktionierte weltweit als Türöffner für Computersysteme, die dann infiziert wurden. So verursachte Emotet erhebliche Schäden, wie zum Beispiel am Kammergericht in Berlin. Russisches Parlament stimmt für Verlängerung bei Abrüstungsvertrag mit den USA. Der sogenannte New START-Vertrag werde um 5 Jahre verlängert, so Russlands Vizeaußenminister Ryabkov. Das Abkommen legt eine Begrenzung von Atomwaffen fest und wäre am 5. Februar ausgelaufen. Das Wetter. Morgen im Nordosten anfangs ein paar Schauer und in der Mitte teilweise Schnee. Sonst windig und kräftige Regenfälle sowie starkes Tauwetter, vor allem im Südwesten. Große Temperaturunterschiede bei minus 1 bis 12 Grad. Themenwechsel. Der Corona-Frontbericht Deutschland. In Berlin sind in den vergangenen 24 Stunden 890 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Mittwoch hervor. Das ist eine deutliche Zunahme der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Am Dienstag waren 433 neue Corona-Fälle registriert worden. Mit Stand Mittwoch haben sich in der Hauptstadt seit Beginn der Pandemie 118.447 Menschen mit dem Virus angesteckt, von denen mittlerweile 103.847 genesen sind, 843 Menschen mehr als am Vortag. Berlin verzeichnet am Mittwoch 63 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 2.164 Menschen mit oder an dem Virus gestorben. 12.436 Berliner sind aktuell mit Corona infiziert. Die meisten Neuinfektionen wurden im Bezirk Mitte registriert, plus 104, gefolgt von Neukölln, plus 102 und Tempelhof-Schöneberg, plus 89. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt derzeit bei 101,2 und ist damit im Vergleich zum Vortag etwas gesunken. Am Dienstag betrug der Wert noch 106,8. Die Corona-Ampel steht weiter auf Rot. Erst bei einem Wert von 30 springt die Ampel auf Gelb zurück. Achtung, die Rede ist hier vom Dienstag, dem 26. Januar 2021. Ebenfalls rot zeigt weiterhin die Ampel für die Intensivbettenauslastung an. Sie liegt momentan bei 30,3%. Als Warnwert gelten 25%. Derzeit liegen 391 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation. Davon werden 295 beatmet. Insgesamt befinden sich 1.426 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus. Lediglich die Ampel für die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, steht weiter auf grün. Der Wert liegt bei 0,74. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 74 weitere Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Bei 1,1 würde die Ampel auf gelb springen. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Themenwechsel. Es geht um Barças Schulden. Die Schulden des FC Barça sollen bei mehr als 1 Milliarde Euro liegen. Barcelonas Finanzsorgen werden immer größer. Medienberichten zufolge liegen die Schulden höher als bisher angenommen. Das liegt neben der Corona-Krise vor allem an in der Vergangenheit getätigten Spielertransfers. Der FC Barcelona ist durch die Corona-Pandemie noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als befürchtet. Die Gesamtschulden des Clubs sollen sich Medienberichten zufolge für den Abrechnungszeitraum 2019-2020 auf einen Betrag von 1,17 Milliarden Euro belaufen. Davon seien 730,67 Millionen Euro kurzfristige Verbindlichkeiten, wie die Zeitungen AS und El Mundo berichten. Als Hauptgründe für die hohe Verschuldung gelten Verluste durch die Corona-Krise sowie teure Spielertransfers und hohe Spielergehälter. So steht der FC Barcelona bei anderen Clubs wegen ausstehender Transferzahlungen mit 196 Millionen Euro in der Kreide. Unter anderem noch für Philippe Coutinho, der im Januar 2018 aus Liverpool nach Barcelona wechselte. Auch für Ousmane Dembélé, er kam 2018 aus Dortmund, und Antoine Griezmann, 2020 von Atletico Madrid, gab der Club jeweils mehr als 100 Millionen Euro aus. Bis Ende Juni müssten zudem 266 Millionen Euro an Banken zurückgezahlt werden. Was die Einnahmen betrifft, ist Barcelona noch immer weit vorne im europäischen Vergleich. Allerdings verringerte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 125,7 Millionen auf 715,1 Millionen Euro. Nur Manchester United weist einen noch größeren Umsatzeinbruch im Weltfußball auf. El Mundo schreibt sogar, Barça stehe am Rande des Bankrotts. Schon seit dem Herbst gibt es Warnungen, dass dem Traditionsverein der Konkurs drohen könnte. Verhandlungen zwischen Club und Spielern über einen Gehaltsverzicht in Höhe von 190 Millionen Euro haben bisher noch zu keinem Ergebnis geführt. Nach dem Rücktritt des Clubpräsidenten Josep Bartomeu steht die Wahl einer neuen Führung aus. Sie war ursprünglich für den vergangenen Sonntag geplant, wurde aber wegen der Corona-Beschränkungen verschoben. Die Corona-Krise könnte die Finanzen auch weiterhin belasten. Laut El Mundo geht Barcelona für das Jahr 2021 von Stadioneinnahmen in Höhe von 56 Millionen Euro aus. Ab Februar müssten dafür jedoch 25% der Plätze wieder zugelassen werden, ab Mai sogar 50%. Auch sportlich läuft es unter dem niederländischen Trainer Ronald Koeman derzeit nicht. Nach rund der Hälfte der Saison hat das Barça-Team mit Nationaltorhüter Marc-André Ter Stegen und dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi 10 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten Atletico Madrid. Zuletzt gab es aber 5 Siege in Folge. Sportliche Probleme drohen jedoch auch durch den Vertrag Messis, der zum 30. Juni ausläuft. Dann nämlich könnte der Argentinier den Club verlassen, ohne dass der FC Barcelona eine Ablösesumme erhielte. Wirtschaftlich wäre Messis Abgang für den Club aber vielleicht gar nicht schlecht. Der 33-Jährige kassiert bei den Katalanen derzeit, Achtung, ein Fixgehalt in Höhe von 71 Millionen Euro, das sich erheblich steigern kann. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda, and Niemann's Land. Einer der großen US-Dissidenten und linken Denker, Herr Noam Chomsky. Er sagt, seit dem Trump-Rückzug wäre die Atomkriegsgefahr geringer geworden. Noam Chomsky gilt als einer der führenden Intellektuellen der USA. Der 92-Jährige hat nun eine Bilanz der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump gezogen und die fällt verheerend aus. Unter Präsident Donald Trump war nach Ansicht von Noam Chomsky die gefährlichste Regierung der Weltgeschichte am Werk. Es gäbe keine andere politische Figur in der Geschichte, die ihre Hauptanstrengungen dem Versuch gewidmet habe,

Das Lied Rein in Flammen von der Gruppe Fehlfarben, von dem Album Knietief im Dispo. Wohl eine der besten Gruppen der 80er Jahre in Deutschland. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. Sí, no? Notícies de Barcelona, Niemandsland. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 25. Januar bis zum 1. Februar 2021. Im Niemandsland. Das erste Thema betrifft die Wahlen bzw. die Nichtwahlen in Katalonien. Die Ungewissheit über die Wahlen zum katalanischen Regionalparlament am 14. Februar 2021 hält an. Sowohl der oberste Gerichtshof als auch der Govern de Catalunya beharren auf ihren Entscheidungen. Die Lage ist nun die, dass der oberste Gerichtshof Kataloniens auf die Einhaltung des Februartermins besteht und für den 8. Februar seine Entscheidung über die Eingabe des Govern zur Verschiebung der Wahlen verkünden will. Ein Problem ist hier, dass es kein katalanisches Wahlgesetz gibt. Ungeklärt ist auch das Thema Briefwahl. Der Termin für die Stimmabgabe per Post gilt bis zum 12. Februar. Die Frist für Wahlberechtigte im Ausland lief am Dienstag vergangener Woche ab, doch hat das Govern eine Verlängerung bei der Junta Electoral de Catalunya, also der katalanischen Wahlbehörde, beantragt. Auch haben die Rathäuser die Wahllokale und die Wahlhelfer ausgelost und sind verpflichtet, die entsprechenden Wahlhelfer schriftlich zu informieren. Gegner und Befürworter einer Verschiebung der Wahlen sind pro PSC, das heißt die katalanischen Sozialisten, und ihr Kandidat Salvador Illa, der noch amtierende spanische Gesundheitsminister, der sich gute Chancen für einen Wahlsieg bzw. eine Mehrheit ausrechnet. Dagegen sind natürlich die Generalitat, bestehend aus den Separatistenparteien Junts per Cat und den linksrepublikanischen ERC, die glauben, Einbußen erleiden zu müssen. Hauptargument natürlich immer die heikle Pandemiesituation. Laut einer jüngsten Meinungsumfrage des CIS, das ist das Centro de Investigaciones Sociológicas, liegt die sozialistische Partei PSC angeblich mit 23,9% knapp vor der ERC, mit 20,6%, Junts per Cat liegt bei 15,5%, Ciudadanos bei 9,6%, dann der Podemos-Ableger liegt bei 9,7%, die CUP bei 6,0% und die rechtsradikale Vox bei 6,6% und die PP-Partei bei 5,8%. Prognostizierten Prozentanteilen bei der Wahl. Eine Umfrage. Betrachten Sie die Verlängerung der Covid-19-Restriktionen als gerechtfertigt? Gefragt hatte wie immer die Cadena Ser, der Radiosender, und die Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Sie, ja, meinten 56,5%, no, nein, 43,5%. Eine deutliche Mehrheit ist für eine Verlängerung der Restriktionen. Thema Sprachenkrieg in Katalonien. Wieder einmal taucht die Frage in diesen Tagen auf, was denn katalanische Literatur sei. Wie schon im Jahr 2007 auf der Frankfurter Buchmesse, als Kataloniens Literatur Gastliteratur bei der Buchmesse war. Nun hat die Partei Ciudadanos im katalanischen Parlament einen Antrag gestellt, den 2020 gestorbenen katalanischen Schriftstellern Carles Ruiz Zafón, Juan Marcé und Josep Maria Benet i Jornet eine Ehrung bzw. Hommage zuteilwerden zu lassen. Doch scheiterte der Antrag an der Betonfraktion des katalanischen Separatismus, der drei große, in Barcelona geborene Schriftsteller, die sowohl die Stadt Barcelona als auch ihre Epochen und Menschen der Weltliteratur zugänglich gemacht haben, nicht als Teil der katalanischen Literatur ansehen will. Grund natürlich, alle drei schrieben auf Spanisch. ERC und Junts per Cat, die die Comisión de Cultura del Parlament beherrschen, lehnten schon im vergangenen Dezember eine Ehrung der drei großen Literatursöhne Kataloniens ab. Sie seien keine Katalanen, weil sie nicht auf Katalanisch geschrieben hätten, heißt es. Die Frage also, was katalanische Literatur sei, verengt sich für die Separatisten einzig auf den idiomatischen Aspekt, während die geografischen, historischen und sozialen Aspekte als nicht relevant ausgegrenzt werden. Ganz deutlich sagt das Laura Borras, die sowohl Kandidatin zum Präsidentenamt als auch von Beruf Philologin ist. Sie tut die Debatte mit einem kurzen Tweet ab. Es existiert keine katalanische Literatur auf Castellano, sagt sie. Für den Hochschullehrer und Lehrstuhlinhaber Domingo Rodinas ist Katalonien eine bilinguale Region, ob man das nun wolle oder nicht. Auch sei es ein Problem, sagt er, dass die Schriftsteller in Katalonien nicht mehr wegen ihrer Werke geschätzt und gelesen werden, sondern als politische Waffe im Kampf um einen Separatstaat benutzt werden. Die spiegeln sich auch in der Vergabe der katalanischen Auszeichnungen wieder, etwa dem Cruz de Sant Jordi oder dem Premi d'Honor de las Lletres Catalanas. Ein großer Schriftsteller wie Juan Marsé hat keine dieser Auszeichnungen jemals zu sehen bekommen. Allein eine goldene Ehrennadel des Rathauses war ihm zuteil geworden. Bettennotstand auf Barcelonas Intensivstationen. Viele Krankenhäuser in Katalonien suchen bereits nach alternativen Raumkapazitäten, um dem Druck auf die Intensivstationen zu begegnen. Die jüngste Corona-Infektionswelle hat alle Voraussicht übertroffen. Auch wenn die Gesamtdatenlage der Pandemie am Wochenende eine leichte Verbesserung zeigte, so stieg dennoch die Zahl der Corona-Krisenpatienten von Tag zu Tag. So war das Sant Pau-Hospital in Barcelona gezwungen, 10 Covid-Krisenpatienten in die Fundación Puigverd umzuleiten. Das Krankenhaus von Girona hat alle Nachmittagsoperationen ausgesetzt, aufgrund der vielen eingelieferten Covid-Patienten, die in die Intensivstationen kommen. 5 Notlazarette sind im Bau. Man hofft im Laufe dieser Woche, damit fertig zu werden. Eine andere Katastrophenfront ist im Moment das Wetter bzw. das Klima. Schwere Unwetter mit starkem Regen und heftigen Windböen von bis zu 90 km pro Stunde haben am vergangenen Freitag zahlreiche Zerstörungen in Katalonien und in Barcelona angerichtet. Die Küste wurde von bis zu 2,5 Meter hohen Wellen gepeitscht. Besonders verheerend wirkten sich die Hagelschauern aus, die zum Beispiel in Cervera ganze Industriehallendächer zerstörten. Es gab zum Glück nur wenige Leichtverletzte zu beklagen. Das Notruftelefon verzeichnete am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag 854 Notrufe, davon 665 wegen Sturmschäden. Schon im Vorfeld des Unwetters hatte das Rathaus von Barcelona präventiv alle Parks schließen lassen. Die Feuerwehr hatte über 70 Einsätze allein im Stadtbereich zu verzeichnen. Unter anderem wurde eine Frau auf der Avenida Diagonal von einer herabstürzenden Palme in ihrem Auto eingeschlossen. Die Behörden raten, alle Objekte wie Blumentöpfe, Sonnenschirme von den Balkonen und Terrassen zu entfernen. Trauer. Der große Förderer der katalanischen Folkmusik, Sänger und Gitarrist Jordi Fàbregas, ist am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 69 Jahren in Barcelona gestorben. Fàbregas war der Gründer des Festivals Tradicionarius im Jahr 1988 gewesen. Fàbregas begann seine Karriere als Liedermacher, 1968 mit Liedern von Jacques Brel auf Katalanisch. 1972 gab er eine erfolgreiche Schallplatte mit dem Trio Cossas heraus. Die Lieder hatten Texte der katalanischen Dichter Miguel de Clot und Miguel Martí Pol. 1991 erhielt der Musiker Fàbregas den Premio Nacional de Música der Generalitat von Katalonien. 2006 die Ehrennadel der Stadt Barcelona. Wir trauern auch im Niemandsland um diesen wunderbaren Künstler. Meldungen aus dem katalanischen Labyrinth. Wieder ist eine Woche vergangen, in der die katalanische Frage die spanische Innenpolitik aufgewühlt hat. Zuerst war da die unglückliche und unintelligente Aussage des Vizepräsidenten Pablo Iglesias von Podemos, der die geflohenen katalanischen Separatistenpolitiker um Carlos Puigdemont als Exilianten bezeichnete und sie mit den vor dem Franquismus geflohenen Republikanern verglich. Sogar in den eigenen Reihen hagelte es Proteste. Versuche einer Schadensbegrenzung wurden natürlich sofort gemacht. Die zweite Stinkbombe in Katalonien ist der Streit um die Verschiebung der Wahlen. Über das Thema haben wir ja zu Beginn dieses Nachrichtenblocks informiert. Nun droht allerdings auch Streit in Madrid zwischen den Sozialisten und der katalanischen republikanischen Linken von ERP, weil der Gesundheitsminister Salvador Illa als Kandidat der sozialistischen PSC in Katalonien antreten will. Sollten die Sozialisten bei den Wahlen in Katalonien tatsächlich ERC als erste Partei verdrängen, dann werde man die Unterstützung der Regierung Sánchez in Madrid einstellen, heißt es aus ERC-Kreisen. Thema Lockdown-Randale. Mittlerweile gab es 3 Verhaftungen nach einem illegalen Fest in Cornea. Der Ort, der Rugby-Club Cornea. Am Samstagmorgen um 5 Uhr in der Früh erschienen Beamte der Guardia Urbana, um festzustellen, wo genau die Party stattfand, die angezeigt wurde. Als sie feststellten, dass dort im Clubhaus eine große Menschenmenge versammelt war, riefen sie die Mossos zur Verstärkung. Dann passierte das Übliche. Das Fest wurde aufgelöst, viele Leute protestierten, einige wurden frech, es kam zu Beleidigungen, Rangeleien und so weiter. Viele der Teilnehmer trugen keine Masken. Laut Polizeiangaben sei ein leichter Anstieg der Versammlungsverbotsdelikte wegen der Covid-Beschränkungen zu verzeichnen. Zahlreiche Aktionen von Negationisten seien außerdem in diesem Zusammenhang zu vermelden, wie der Polizeisprecher, Kommissar der Mossos, Juan Carlos Molinero, erklärte. Esteu escoltant Niemandsland. Un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. I bon any nou, família radiofònica! Thema Palmenattacke 2. Die Autofahrerin, der am vergangenen Freitag auf der Avenida Diagonal eine Palme auf das Auto gekracht war, hat nun Anzeige gegen das Rathaus von Barcelona erstattet, mit der Begründung, dass der Rettungsdienst 25 Minuten gebraucht hätte, um sie zu befreien. Ihre Anwälte benutzten den Terminus negligentia, juristisch mit Fahrlässigkeit zu übersetzen. Die Frau, die mit Wirbelanbrüchen im Krankenhaus liegt, im Hospital Klinik, befindet sich unter Beobachtung. Die Anwälte der Kanzlei Ignacio Fernandez sind der Ansicht, dass hier eine Fahrlässigkeit vorliege, da nur die Krone der Palme heruntergefallen sei, also der Kopf der Palme, was auf eine mangelhafte Wartung dieser Palme schließen lasse, wofür wiederum das Rathaus verantwortlich sei. Wir dürfen gespannt sein, ob da ordentlich Schadensersatz herausgeklagt werden wird. Walter Matthau lässt grüßen. Kommen wir zu einem Thema, das die Barcelonesen seit vielen Jahren beschäftigt, nämlich die Reform der Rambla von Barcelona. Der schönsten Straße der Welt, wie García Lorca einmal gesagt hatte. Die Bauarbeiten zur Umstrukturierung der legendären Flaniermeile La Rambla von Barcelona sollten eigentlich schon 2019 begonnen haben, kommen aber immer noch nicht in Schwung. Immer noch gibt es keinen Termin. Hierzu erklärte der Stadtrat, Concejal von Ciudad Bella, Jordi Rabassa, gegenüber der Tageszeitung El País am Samstag: Die Finanzsituation des Konsortiums hat durch die Corona-Krise einen Einbruch erlitten. Die Arbeiten an der Rambla müssen zurückgestellt werden. Ein Termin, so Rabassa, stehe noch nicht fest. Anwohner und Geschäftsleute zeigen sich besorgt über den Niedergang der gesamten Zone und fürchten einen Punkt ohne Wiederkehr. Das Projekt zur Neugestaltung der Rambla ist eine uralte Idee, doch wurde ein konkretes Projekt erstmals im Frühjahr 2016 vom Stadtrat abgesegnet, um die Reform endlich anzupacken. Im November 2018 präsentierte Kilometro Cero, Kilometer Null, eine Projektgruppe, die die Ausschreibung zur Umgestaltung der Rambla gewonnen hatte, ihre Strategie für die Flaniermeile bzw. ihre Transformation. Dies beinhaltet Abschaffung einer Fahrspur, nämlich die, die zum Meer hinunterführt, Erweiterung des Mittelbereichs und der Bürgersteige links und rechts, Umverteilung der Kioske und Entfernung der alten Vogelkioske. Das sind 7 Stück. Dann die Schaffung bzw. Wiederherstellung alter Plätze im gesamten Verlauf der Rambla. Als das Projekt angenommen wurde, hatte man den Beginn auf 2019 terminiert. Die Arbeiten sollten in Abschnitten durchgeführt und bis 2025 fertiggestellt werden. Seitdem ist jedoch so gut wie nichts mehr geschehen. Die Architektin Itzia González, die das Projekt mitgestaltet hat, hat klar, dass ihr Projekt von allen städtischen Sektoren gut geheißen wird. Sie erklärte, dass der Ball nun in der Spielhälfte des Rathauses sei. Die Reform muss jetzt angegangen werden, es ist der beste Moment, sagte Frau González in einem Interview. Alle strategischen Aktionen zur Wiederbelebung auf dem Gebiet des Wohnraums, des Handels, der Kultur und der Sicherheit der Stadt müssten jetzt starten. Man werde vom Kilometro Cero aus gerne helfen, das Rathaus brauche nur darum zu bitten. Im Moment hat das Rathaus nur einen schüchternen Versuch gemacht, als man ankündigte, dass ab dem vergangenen 15. Januar die kulturelle Dynamisierung, wie es so schön heißt, der Rambla begonnen werde. Herr Rabassa erklärte dann, dass einer der Ex-Blumenkioske bald ein Radiosender sein werde, beziehungsweise eine Radiostation beherbergen werde, Radio Ramblas. Wir im Niemandsland hatten letzte Woche darüber berichtet. Auch werde man 2021 noch die 11 Kioske bzw. Buden der ehemaligen Vogelhändler abreißen an der Rambla Canaletas. Die Bürgerinitiative Amix de la Rambla ist nun allerdings empört über diese Erklärung aus dem Rathaus. Im Oktober haben wir einen Zähler über das Café de la Opera gehängt, wo jeder Tag Verzögerung der Reformarbeiten angezeigt wird. Das erklärte Fermin Biar, der ist Vorsitzender des Vereins Amix. Er betont, ich komme mir vor wie ein Idiot. Es sieht so aus, als bevorzugen die Regierungen öffentliche Proteste und private Vereinbarungen hinter dem Rücken der Leute. Die Kulturreform ist gut, aber zu wenig. Außerdem spricht die verantwortliche Teniente Jeanette Sanz nicht mit uns. Sie glaubt wohl, dass sie dann Konzessionen an den Einzelhandelssektor machen würde. Ausgangssperre in Barcelona. Die Behörden sind selbst überrascht über die disziplinierte Einhaltung der Ausgangssperre in der sonst so aufsässigen rebellischen Stadt Barcelona, früher auch Rosa de Fuego genannt. Die Stadt machte am Samstagabend einen absolut leergefegten Eindruck. Keine Maus, kein Hund war mehr auf der Straße. Vergessen wir nicht, dass Barcelona eine Stadt mit 15.000 Einwohnern pro Quadratkilometer ist. Auf einem Spaziergang durch die sich allmählich leerenden Straßen am Samstagabend sieht man nach 10 Uhr noch die letzten Hundebesitzer mit ihren Lieblingen Gassi gehen. Die letzten, die ihre Geschäftsrouladen herunterlassen, sind die Pakis. Rege Geschäftigkeit herrscht noch vor den Aposteln der Cholesterol-Apokalypse Burger King, Kentucky Fried Chicken in der Calle Ferran, McDonald's. Seit Oktober erfahre ich in einem Interview mit dem obersten Boss der Guardia Urbana, Albert Pathier, sind 10.885 Strafgeldbescheide wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre verhängt worden. Eine relativ geringe Anzahl, wenn man daneben hält, dass Barcelona 1,5 Millionen Einwohner hat. Pathier glaubt allerdings nicht, dass die Barcelonesen übermäßig gehorsam seien. Eher scheinen sie von der Idee beseelt zu sein, diese ganze Pandemie möglichst schnell hinter sich zu bringen und also auch den Lockdown zu nutzen. Crime City Barcelona. Ein beträchtlicher Anteil an Personen, die die Ausgangsbeschränkung verletzten, seien Justizflüchtlinge und Delinquenten. Das erklärte Juan Carles Molinero, Polizeisprecher der Mossos d'Esquadra. Gegen viele, die man nach der Sperrstunde auf den Straßen überprüfe oder aufgreife, liege ein Haftbefehl vor. Auch würde man eine beträchtliche Anzahl von Einbrechern in Flagranti erwischen, während sie mit der Methode des Alucinache die Schaufensterscheiben von Geschäften einschlagen und die Ware aus den Fenstern und dem Ladeninneren plündern. Sexualverbrechen. Die Nummer 2 auf der Kandidatenliste der katalanischen Partido Popular, PPC, Daniel Serrano, ist wegen einer sexuellen Aggression angezeigt worden. Die Justiz ermittelt gegen den Mann. Opfer des Vergewaltigers ist die Sekretärin für Frauengleichheit der gleichen Partei. Der Beschuldigte streitet die Vorwürfe ab. Thema ethnische Säuberungen. Ein Kandidat der rechtskatalanistischen Junts per Cat-Partei für Barcelona, ein gewisser Herr Josep Sort, musste von der eigenen Parteiführung zum Rücktritt gezwungen werden, nachdem der feine Herr sich mit rassistischen Beschimpfungen und der Androhung ethnischer Säuberungen in Katalonien hervorgetan hatte. Über Bürgermeisterin Ada Colau erklärte der Mann über Twitter: Colau ist niemand anderes als eine hysterische spanische Hure. Über die Hälfte der Bevölkerung, die keine Separatistenparteien wählen, twitterte der Kerl: Wir werden eine Säuberung unter den Spaniern vornehmen, versprochen. Die Parteiführung von Junts per Cat hat die Tweets ihres Kandidaten mittlerweile endlich offiziell verurteilt. Schon vor einiger Zeit hatte Bürgermeisterin Ada Colau die Sprecherin von Junts per Cat, Frau Elsa Artadi, gefragt: Merkt ihr nicht, dass ihr einen Rassisten, Frauenfeind und Fremdenfeind auf eurer Liste habt? Thema Korruption unter dem Pujol-Clan. Die Clanmutter des räuberischen Jordi Pujol-Clans, die heute über 90-jährige Marta Ferrusola, angeklagt zusammen mit ihrem Ehemann und mehreren ihrer Söhne, der Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Vorteilsnahme im Amt usw., so ließ am Montag durch ihre Anwälte verlauten, dass sie einen Antrag zur Befreiung von dem gegen sie laufenden Prozess gestellt hat. Grund: Altersdemenz. Der Richter José de la Mata hat die Familie des Ex-Präsidenten der Generalitat von Katalonien, Jordi Pujol, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die Beteiligung von Marta Ferrusola beim Geldwaschen durch eine Bank in Andorra sei, so die Anklage, eine aktive gewesen. Eine Entscheidung über die genaue Rolle der Clanmutter, Mutter Oberin wurde sie offiziell genannt, im Korruptionssumpf in Katalonien und eine Befreiung vom Prozess wegen Demenz steht allerdings noch aus. Noch eine Umfrage habe ich hier auf dem Tisch liegen, durchgeführt, wie so oft vom Radiosender Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico am 25. Januar 2021. Nach welchen Kriterien werden Sie am 14. Februar hier in Katalonien wählen? Nach technischen Kriterien sagten 63%, nach ideologischen Kriterien 36%. Glaubt man also dieser Umfrage, wird es keine ideologische Wahl werden. Und die letzte Meldung betrifft noch einmal Verbrechen an Frauen. Den Mossos de Squadra gelang es am Montag, einen gefährlichen Vergewaltiger festzunehmen, der erst einen Tag zuvor eine Minderjährige in einem Hausflur vergewaltigt hatte. Es handelt sich bei dem Serienvergewaltiger um einen 32-jährigen kolumbianischen Staatsbürger, der als Fahrradbote arbeitete. Allein in den letzten Tagen hat der Delinquent 5 Frauen und Mädchen sexuell angegriffen. Aufgrund der Beschreibung durch die Opfer und einer energischen Polizeiarbeit wurde der Aggressor hinter Schloss und Riegel gebracht. We'll be right back. Die Kinosparte möchte ich heute mal wieder Bammel allein überlassen. Es ist wenig Zeit. Und es gibt etwas nachzutragen von letzter Woche über den Film Persischstunde. Ich hatte den fälschlicherweise sowohl im Text als auch im Hörtext als Persischlehrer angegeben. Das stimmt nicht. Der Film heißt Persischstunde. Bammel wird dazu noch weitere Informationen liefern. Ich begrüße ihn erstmal hier vom Niemandsland aus. Danke, dass du wieder dabei bist und yo, erzähl mal. Hallo Didi, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, seien Sie gegrüßt. Kommen wir doch mal kurz zurück zu dem Film Persischstunden auf Deutsch, in spanischer Sprache El Profesor de Persa, hier in den Kinos in Barcelona zu sehen seit dem 22. Januar. Ich hoffe, er hat ein paar ausgesprochen gute Leinwände gefunden, denn zum Zeitpunkt meiner Auszeichnung ist noch nicht ganz klar, in welchen Kinos er genau laufen wird. Deswegen bemühen Sie bitte das Internet und ich werde noch mal kurz ein paar Sachen zum Personal und zum Stab dieses Films sagen. Vadim Perlemann ist ein ukrainisch-kanadischer Filmregisseur, der vor ein paar Jahren, im Jahr 2003, glaube ich war es, mit dem Filmdrama Haus aus Sand und Nebel bekannt geworden ist. Toller Film auch, schon fast 20 Jahre her, denkt man gar nicht. Lars Eidinger gibt, wie gesagt, den SS-Schergen oder den Herrenmenschen und Nahuel Pérez Biscayalt gibt die zweite Hauptrolle, Gilles, den jüdischen Gefangenen. Das Drehbuch, interessanterweise, beruht auf einer Erzählung von Wolfgang Kohlhase. Und da wird es jetzt nochmal richtig spannend. Der Autor der alten DDR-Schule, Wolfgang Kohlhase, hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Und er hat zwar nicht das Drehbuch verfasst, aber auf der Grundlage dieser Kurzgeschichte, die wiederum auf einem Tatsachenbericht beruht, hat der Regisseur und seine Autorin dann dieses tolle Drehbuch entwickelt. Woher kennen wir den? Ich helfe euch mal kurz auf die Sprünge. Er hat in der DDR über viele Jahrzehnte Kinogeschichte geschrieben. Das fängt an mit so tollen Filmen wie Der Fall Gleiwitz in den frühen 60er Jahren oder Berlin-Ecke Schönhauser, der ist von 1957. Ich war 19 von Konrad Wolf, ist von ihm in den 80er Jahren Solo Sunny, die Grünstein-Variante. Und dann nach der Wende in den 90er Jahren Der Hauptmann von Köpenick von Frank Bayer. Und mit den 2000er Jahren wird es dann nochmal richtig spannend. Als Autor hat er unter anderem die Vorlage geliefert für Die Stille nach dem Schuss von Volker Schlöndorff. So bekannte Titel wie Sommer vom Balkon von Andreas Dresen. Whisky mit Wodka ist auch von Dresen. Und zu guter Letzt, ich glaube 2015 nochmal einen großen Erfolg gehabt mit Als wir träumten von Andreas Dresen. Also all diese Titel stammen aus der Feder dieses hochbegabten Autoren, der wahrscheinlich eine der wichtigsten Figuren der deutschen Kinogeschichte ist und möglicherweise auch einer der am meisten unterschätzten. Man kann ihn im Prinzip als Autor mit Leuten wie Billy Wilder oder Erich Kästner gleichsetzen, meiner Meinung nach. Also Wolfgang Kohlhase hat die Vorlage geliefert für diesen atemberaubend spannenden Film und am Ende wollte ich nochmal ganz kurz auf das Genre zu sprechen kommen, denn dieser Film spielt ja in einem Konzentrationslager. Genau genommen hat als Vorlage, glaube ich, ein Konzentrationslager im französischen Elsass gedient. Im Netz ist zu lesen, das Konzentrationsweiler Natzweiler Strutthof, das in der Nähe von Straßburg liegt und oder lag, wie gesagt, angesiedelt im Jahr 1942. Man hat das dann nachgebaut in der Nähe von Minsk und das ist natürlich in gewisser Weise immer eine große Herausforderung an das Fingerspitzengefühl aller Filmemacher, da besondere Sensibilität zu entwickeln. Das gelingt ihnen in großen Teilen. Leider hat mich ein bisschen genervt, dass man das Eingangstor vom Konzentrationslager Buchenwald, das mit diesem Schriftzug versehen ist, war jedem das Seine, dass man das als Vorlage genommen hat und dann wiederum andere Elemente eingebaut hat. Aber das wird jetzt schon sehr detailliert. Da will ich mich nicht zu sehr an diesen Details festbeißen. Das mag jeder für sich entscheiden, ob er das realistisch findet oder nicht. Ich finde, in dem Film ist es über weite Strecken gelungen, eine große, hervorragende Spannung zu entwickeln. Und er muss sich dann eben auch messen lassen an anderen Filmen, die das schon gemacht haben. So, Das Leben ist schön von Roberto Benigni. Der atemberaubend, der Film Son of the South, der vor ein paar Jahren hier lief, der noch ein bisschen düsterer und noch ein bisschen konsequenter ist. Und Tim Blake Nelson hat 2001 einen Film gemacht über den Aufstand im Konzentrationslager, den einzigen Aufstand im Konzentrationslager in Auschwitz im Herbst 1944, aber das geht jetzt schon zu sehr ins Detail. Das sind nur einige Filme, die eben dieses Genre, nennen wir es mal, des Lagerfilms so beleuchten. Und da muss er sich einreihen lassen eben. Und ich finde, abschließend ist zu sagen, das ist kein schöner Kinoabend. Wer sich dem aussetzen mag, der ist in diesem Film geradezu atemberaubende Weise einer Spannung ausgesetzt, die so in zwei Sätzen eben nicht zu beschreiben ist, in der Kürze einer solchen Kinosendung. Aber ich mag ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Hoffen wir, dass er noch ein paar Tage in Barcelona auf der großen Leinwand zu sehen ist, weil da gehört er hin. Und ich hoffe, ich konnte euch den Film einigermaßen, nennen wir es mal, schmackhaft machen oder empfehlen. Didi, ich gebe das Wort zurück an dich. Und das war heute ein bisschen ausführlicher, aber das ist eben dem Thema geschuldet. Danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder hier im Radio Niemandsland. Ich gehe jetzt ins Kino. Was schaue ich mir an? Wonder Woman. Und wenn der Film was taugt, dann erzähle ich euch in einer der kommenden Sendungen was dazu. Ciao, ciao. Vielen Dank, Bammel, für den ausführlichen Nachtrag und die Genre-Einordnung dieses Films Persistunden. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich im heutigen Niemandsland von allen Hörerinnen und Hörern und hoffe, Sie haben Anregungen und Hinweise bekommen, in welche Richtung wir gehen müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ihr Detlef Jeskals. Agur, Adeo, halten Sie die Ohren steif.